falschen Realitätsbrüchen-Doktrin auch eine Menge in der bürgerlichen Psychologie dann auftaucht. Ja, ja. Weil es ja nicht ohne weiteres kritisch jetzt gewendet an ja, sich enthält ja, das kritisches ja, Potenzial. Ja, genau. Und da ist ja auch die Konfrontation von SPK zur bürgerlichen Psychologie, die ja nur versucht, ich stärke durchaus etwas zu erweitern, die vorher verloren gegangen ist im Arbeitsausbeutungsprozess und diejenige Person so wieder herzustellen, dass sie wieder funktioniert. Das ist zum Beispiel auch eines der Ziele der Arbeitstherapie. Es wird eigentlich was überformt. Auch eine der Hauptkritiken aus der SPK, etwas, was wirklich kaputt ist, krank ist, nicht mehr in Ordnung ist, was nicht Heilung bedarf, sondern das Bewusstwerden, was ist denn überhaupt mit mir, das wird erst gar nicht thematisiert in der bürgerlichen Psychologie, sondern es wird versucht, das mit mittels therapeutischer Begriffe und Kunstgriffe zu überformen, sodass die Person wieder einfügbar wird im Beutungsprozess. Das war einer der Anlässe auch für die SPK. Ne? Ich hätte heute manchmal diese Arbeitstherapie als Beispiel genannt. Eigentlich ganz banal ist das auch. Ne? Das ist einfach schlichtweg einer der Kontrollinstrumente innerhalb der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft. Rückführung von vielleicht heilbarem Ausbeutungsmaterial, nenne ich das jetzt mal. Aber kennst du da echte Erfolge? Kennst du echte Erfolge bei der Arbeitstherapie? Das ist ja wirklich der Barbar und Dauern. Ich kenne das nur Medikamentös. Das sind alles Mundstreuen. Das sind Medikamentös, was ist von der Rede? Ja, das Medikamentöse, das ist natürlich bei einfacher Arbeit. Illegale Konflikte, das ist alles. Aber du kannst nicht jemanden mit Valium dazu bringen, dass er dir einen Computer erfindet. Also da. Das wäre eine kreative Tätigkeit. Ja, aber da bin ich einfach zu gedenkt nach allem, was ich da mitgekriegt habe. War ja irgendwo in dieser Agitationsschrift, das schreiben die auch, dass sie in der Heidelberger Klinik halt in der Arbeitstherapie Autoteile für VW zusammengebaut haben. So. Ach so, ja. Ja, das ist einfach überschrieben, als das ist ja schon mal ein Schritt wieder in die Arbeitswelt zurück. Darum ging es auch dauernd. Ne? Das sieht gut aus. Insofern ist der Erfolg schon vorher da. Also sind vielleicht nachher nicht arbeitsfähig, aber wenigstens arbeiten sie da und sind nützlich gemacht. Die Quote haben sie dann erzielt. Ja, ja. Das ist schon richtig. Die wurden dann irgendwann wieder entlassen, weil die haben an dem Kotflügel alles wieder machen können, was sie vorher schon mal gemacht haben. Das war dann der Erfolg des Arztes. Und ich finde auch so, was interessant daran ist, sind sozusagen Leute, die nicht mal mehr ihre wahre Arbeitskraft zu verkaufen haben, also die das sozusagen nicht können, die diese Ware nicht mehr haben, viele haben sozusagen auch gewisse bürgerliche Rechte, werden dann weggesperrt in der Psychiatrie und so. Und ja, und es gab das ja gerade auch diesen Vortrag zu Hartz IV, schon mehrfach hier im IBI, wo auch immer ganz stark gemacht wurde, dass dieses File-Management, also diese File-Manager, die dann die sozusagen Entwicklung der Berufsgeschichte auf dem Arbeitsmarkt der einzelnen Person aufnimmt. Also dieser Prozess wird halt mit dem medizinischen Begriff Anamnese bezeichnet. Mhm. So, wo man also so in so einem ganz offiziellen, einsehbaren Text, wo man dann sieht, wie dann auch so im bürokratischen Bewusstsein, wie nah das halt dann tatsächlich auch miteinander zusammenhängt. So. Also ich kenne nur wirklich die Arbeitstherapie, die zusammenhängende landwirtschaftliche Produktionsvorgänge mit Lauben und einfacher Art. Da sind die Leute relativ fit und so, und das ist ja genau das, was früher auf dem Dorf, da erinnere ich mich noch, da gab es ein oder zwei sogenannte Dorftrottel, die waren aber in Erntezeit und so hoch begehrt, die haben nicht viel Lohn verlangt, und das konnten sie als ganzheitliche Tätigkeit im Rahmen von dem, was alle gemacht haben und was man gelernt haben, ganz gut machen. Und die sind zum Beispiel wirklich gut froh, dass sie nicht in der Klosenanstalt ist. Da braucht man nur einmal sagen, möchtest du da hoch? Und schon, also da, das ist natürlich trotzdem Ausbeutung, aber da ist es jedenfalls für die Leute möglich, die Arbeitshandlung zu integrieren mit ihrer Selbstachtung und ihrem Leben, während es an diesem Fließband mit den Autoteilen ja wahrscheinlich arg selten vorgekommen ist. Insofern hatte es in den 200 Mal diese Berechtigung, die haben ja fast überall diese Landwirtschaft da angegliedert, gegenüber dem Foucault'schen Streng, also dem praktisch Nast. Aber es ist ja auch wichtig, der Apparat hat ja Eigeninteressen. Ja, ja, klar. Dem geht es ja wirklich nur darum, eine Quote vorzuzeigen und darum wiederum die Zuschüsse zu kriegen, damit die Patienten wieder nachkommen, diese wiederum und so weiter. Das darf man auch nicht jetzt vernachlässigen.